So, ich begrüße euch recht herzlich zur 6. Episode des 05-Casts. Mein Name ist Ricardo und ja, ihr hört richtig. Die 6. Episode des 05-Casts hört ihr gerade und ich will gar nicht nachgucken. Okay, doch, ich tu's. Die letzte Episode, die wir hochgeladen haben, ist vom 20. Mai 2016. Und ja, jetzt ist Februar 2017, das heißt, es ist ganze 9 Monate her, dass ihr die letzte Episode des 05-Casts habt, euch anhören können. Und ja, woran liegt das, dass wir 9 Monate lang nicht einen Podcast geschafft haben aufzunehmen? Man kann es nicht anders sagen, aber es liegt halt hauptsächlich an der Arbeit. Tim hat einfach mit seinen Arbeitszeiten echt viel zu tun. Wir schaffen es nicht, eine gemeinsame Zeit zu finden, da Tim halt ganz normal von 8 bis um 5, 8, 5, 6, 7 so um den Dreh immer arbeitet. Ich aber um 6 Uhr abends meistens erst anfange zu arbeiten. Das heißt, wir verpassen uns einfach. Und am Wochenende ist es oftmals so, dass er unterwegs ist und ich unterwegs ist. Dass ich auch unterwegs bin. Und wir uns demnach einfach verpassen. Und so einfach keine Zeit zum Aufnehmen entsteht. Beziehungsweise, wenn wir mega Bock haben, es einfach, ich sag's jetzt zum dritten Mal, wir haben einfach keine Zeit gehabt. Wir finden keinen passenden Termin zusammen. Und auch heute ist, ich bin alleine wieder da. Einfach weil Tim nicht da ist. Aber ich dachte, okay, komm, heute hast du mega Bock. Ich nehme einfach mal was auf. Klar, zwischendrin in den 9 Monaten lag es nicht nur an der Arbeit, beziehungsweise Ausbildung, Schule und dem ganzen Kram. Uns hat auch einfach die Motivation gefehlt. Wir haben nicht wirklich Lust gehabt, uns demnach auch nicht darum bemüht, irgendwas aufzunehmen, Termine zu finden. Wenn wir Bock hatten, haben wir einfach keine Termine gefunden. Und so ist das. Aber heute nehme ich extra für euch auf, obwohl ich etwas krank bin, wie man eventuell an meiner Stimme merken könnte. Aber ich denke, es gibt Schlimmeres. Ich habe heute einfach mal Bock aufzunehmen. Ja, vielleicht ist es dem einen oder anderen aufgefallen. Wohl wahrscheinlich eher nicht nach der langen Abstinenz. Tim und ich haben unser Equipment aufgerüstet. Wir haben uns jetzt neue Mikrofone geholt, in der Hoffnung, dass wir euch damit natürlich eine noch bessere Tonqualität bieten können und dass euch unsere Podcasts weitergefallen werden. Ja, ihr habt es im Titel gelesen, von den Toten auferstanden. Damit ist natürlich dieser Podcast gemeint. Das bezieht sich jetzt nicht auf die Themen, die ich für euch vorbereitet habe. Aber dennoch gibt es natürlich einiges, was ich mir notiert habe. Ich glaube zwar nicht, dass der Podcast jetzt allzu lang wird heute. Einfach da ich alleine bin, mir fehlt der Gesprächspartner. Und mit den, die Themen, die ich mir aufgeschrieben habe, ich glaube, so viel wirkte das jetzt nicht. Ich bin es gar nicht mehr gewohnt, so viel alleine zu reden. Ich verspreche mich die ganze Zeit. Ich hoffe, das legt sich im Laufe der Aufnahme. Mein erstes Thema sind die Transfers. Klar, es ist ein bisschen schwer, wenn man jetzt einfach nach der Winterpause auf die Transfers eingeht. Einfach weil die teilweise schon über ein halbes Jahr her sind. Teilweise eben auch die 9 Monate. Aber dennoch würde ich euch gerne mal die Liste vorlesen unserer neuen Zugänge und natürlich auch der Abgänge. Beginnen wir mit John Córdoba. Ja, John Córdoba ist diese Saison ein Neuzugang. Wir haben die Kaufoption gezogen. Demnach zählt er jetzt fest zum Bestandteil des Mainzer Kaders. Dazu kommt noch Levin Öztunali, den wir für 5 Millionen von Bayer Leverkusen gekauft haben. Was mich übrigens direkt zu Beginn mega überrascht hat. Mit dem Transfer hätte ich echt nicht gerechnet. Jean-Philippe Gibamin von einem französischen Zweitligisten, ebenfalls für 5 Millionen gekommen, ist ein defensiver Mittelfeldspieler, der klar nach dem Baumi-Abgang auf der Doppel-6 geplant war und da jetzt auch recht viel spielt. Euroleague, DFB-Pokal, dem ganzen Kram, war er da ja auch durchaus gesetzt, so könnte man das mal nennen. Ja. Aus der zweiten Liga in Deutschland hatten wir von Eintracht Braunschweig Gerrit Holtmann verpflichtet. Das ist ein Linksaußen. Hat uns 3 Millionen gekostet. Naja. Einmal hat er, glaube ich, gespielt. Einmal, zweimal, irgendwie so. Der mittlerweile umstrittenste Transfer kommt jetzt. Das ist unser Loris Karius-Ersatz mit Jonas Lössl. Kam aus der Ligue 1, ebenfalls aus Frankreich, hat uns 2,5 Millionen gekostet. Ist, um ehrlich zu sein, ein sehr, sehr umstrittener Transfer. Einfach, da es momentan bei uns nicht läuft. Wir haben 27 Tore nur geschossen, aber 35 Tore kassiert. Das ist, um ehrlich zu sein, etwas viel. Aber meiner Meinung nach liegt das nicht nur an Jonas Lössl. Unsere Defensive da, naja. Aber da gehe ich später nochmal genauer drauf ein. Ein Wintertransfer mit Robin Quaison, keine Ahnung, wie er ausgesprochen wird. Er ist Schwede von US Palermo aus der Serie A gekommen. Hat uns auch 2,5 Millionen gekostet. Bin ich mal gespannt. Ist ein offensives Mittelfeld. Also seine Position ist das offensive Mittelfeld. Bin ich mal gespannt. Im Sommer neu dazugekommen war auch José Rodríguez von Galatasaray Istanbul für 2 Millionen. Naja, den Namen werden wir gleich bei den Abgängen tatsächlich auch schon hören. Ein halbes Jahr später. Den nächsten halben Neuzugang insofern war eben Christian Clemens, bei dem wir ebenfalls die Kaufoption gezogen haben. Vom FC Schalke für 2 Millionen haben wir ihn gekauft. Allerdings ein halbes Jahr später hat er den Verein schon wieder verlassen, gehe ich auch gleich genauer drauf ein. Ein weiterer Transfer von Bayer Leverkusen, den wir aber nur ausgeliehen haben, ist André Ramalho. Den haben wir bis zum Ende der Saison. Ich bin mir gerade, um ehrlich zu sein, nicht ganz sicher, ob wir eine Kaufoption für ihn haben. Ich glaube aber schon. Auf jeden Fall beträgt die Leihgebühr 500.000. Ein weiterer Wintertransfer ist Marin Sverko vom KSC, von deren U19 haben wir den verpflichtet, hat uns sage und schreibe 60.000 Euro gekostet. 18 Jahre Linksverteidiger. Bin ich mal gespannt, was der so bringen wird. Der ist jetzt erstmal für die U23 geplant. Das heißt, der kommt bei unseren Profis erstmal nicht zum Zuge. Aber kommt Zeit, keine Ahnung. Lassen wir dem Jungen ein bisschen Zeit in der U23, sich zu entwickeln. Und dann haben wir einen geilen Linksverteidiger für die Profis. Ja, der letzte Transfer, den wir diese Saison getätigt haben, ist ebenfalls ein Leihgeschäft gewesen im Winter. Und zwar haben wir von Stoke City Bojan Krikic ausgeliehen. Ist geil. Hängende Spitze. Also auch offensives Mittelfeld. Bin ich echt mal gespannt. Hat jetzt am Wochenende das erste Mal debütiert. Na gut, bei einem 4:0 gegen Hoffenheim hat man, glaube ich, auf mehr Sachen Bock als auf sein Bundesliga-Debüt. Ist mega ärgerlich. Ja, es haben auch ein paar Leihen geendet. Unter anderem die von Dani Şahin, Beza Halimi und Niki Zimling, alle drei vom vom FSV Frankfurt in der zweiten Liga, damals zweite Liga abgestiegen, jetzt Drittliga. Spielen auch nicht mehr alle bei Mainz 05. Des Weiteren ist die Leihe von Niki Zimling am Anfang der Saison ausgelaufen und er kehrte auch erstmal zurück zu Mainz 05. Genau, das waren die Zugänge. Machen wir direkt weiter mit den Abgängen. Und ja, gut, fangen wir mit den drei schmerzhaftesten Abgängen an. Julian Baumgartlinger zu Bayer Leverkusen haben wir immerhin 4 Millionen für ihn bekommen. Jetzt im Nachhinein, nachdem die Saison zur Hälfte durch ist, Jules, du hättest bei uns bleiben sollen. Du hättest echt bei uns bleiben sollen. Aber es war deine Entscheidung, ich kann es irgendwo nachvollziehen, dass du was Neues erleben wolltest, aber dass du nicht spielst, das ist halt umso ärgerlicher. Bei uns, auf der Doppel-6, du wärst gesetzt. Loris Karius zum FC Liverpool für nur 6 Millionen und ganz ehrlich, der ist einfach nach England gewechselt und hätte er nicht diese mega niedrige Ausstiegsklausel, hätten wir so viel mehr für den kassieren können. Also 15 bis 20 Millionen wären auf jeden Fall bei den Preisen in England meiner Meinung nach locker drin gewesen. Nun gut, so haben wir nur 6 Millionen für ihn bekommen, aber mit Jules zusammen waren es immerhin 10 Millionen. Der während der Saison schmerzhafteste Transfer war echt Yunus Malí, der uns unerwartet und plötzlich in Richtung VfL Wolfsburg verlassen hat. 12,5 Millionen hat man bekommen, haben wir bekommen. Und ich weiß nicht, ich habe noch nie mitbekommen, dass ein Verein, dass sich ein Spieler bei Mainz 05 so schnell so unbeliebt gemacht hat wie Malí. Das ist echt pures Unverständnis, warum er den Verein verlassen hat. Und dann, also nicht, warum er den Verein verlassen hat, sondern warum er zum VfL Wolfsburg gewechselt ist. Er hätte viel bessere Varianten gehabt, viel bessere Möglichkeiten. Und ich glaube, Wolfsburg ist da jetzt nicht so die beste Möglichkeit gewesen, beziehungsweise die beste Entscheidung. Aber nun gut, das muss er halt für sich entscheiden. Des Weiteren haben uns Christoph Moritz in Richtung Kaiserslautern für verlassen. Dani Şahin und Elkin Soto haben den Verein ablösefrei verlassen. Elkin Soto zurück nach, jetzt darf ich mich nicht blamieren. Naja, Elkin Soto hat auf jeden Fall den Verein verlassen. Wie sein neuer Verein heißt, weiß ich leider nicht mehr. Dani Şahin ist nach in die Niederlande gewechselt. Pierre Bengtsson wurde an den SC Bastia in die Ligue 1 ausgeliehen. Ja, Maxi Beister war ausgeliehen nach Melbourne, hat dort mittlerweile seinen Vertrag aufgelöst im Winter, aber Mainz 05 will ihn vorerst nicht zurück. Das heißt, er ist jetzt ein halbes Jahr vereinslos, mehr oder weniger vereinslos. Christian Clemens ist zum 1. FC Köln gewechselt. Für den haben wir immerhin 750.000 Euro plus gemacht. Ist natürlich auch immerhin etwas. Niki Zimling ist in die U23 abgeschoben worden. Henrique Sereno hat den Verein verlassen. Paddy Flücke, dritte Liga, also U23. Beza Halimi, U23. Und jetzt jetzt zuletzt wurde der Vertrag mit Gianluca Curci aufgelöst. Ja. So im Schnelldurchgang, mehr oder weniger Schnelldurchgang. Unsere ganzen Transfers diese Saison. Naja. Ich weiß nicht so richtig, weil José Rodríguez, ich weiß nicht, bin ich auf den eingegangen? Auf jeden Fall hat er uns auch auf Leihbasis verlassen und sich dem FC Malaga angeschlossen. Bin ich mal gespannt, ob er da zum Zug kommt. Von Levanet Tunali habe ich mir, um ehrlich zu sein, tatsächlich mehr erwartet, als er jetzt im ersten halben Jahr gebracht hat. Vielleicht steigert er sich da noch. An Jonas Lössl hatten wir alle viel, viel höhere Ansprüche, aber ich meine, in die Fußstapfen von Loris Karius zu treten, ist schon mega schwer. Meiner Meinung nach sollten wir aber auf der Torwartposition echt mal überlegen, ob wir da nicht einen Marius Müller oder einen Yannick Huth nicht probeweise ins Tor stellen. Könnte vielleicht was wirken. Ja, Hoffnung habe ich natürlich auch an Bojan Krikic nach dem Abgang von Yunus Malí. Da bin ich mal gespannt, was wir da für einen Fang getan haben. So, jetzt muss ich einmal husten. Aber was soll's. Genau. Die Erwartungen. Ja, sinnvolle Transfers. Das ist dann auch wieder so eine Frage. José Rodríguez und Gerrit Holtmann. Ob die jetzt im Nachhinein so sinnvoll waren. Oder auch einen Maxi Beister, dass man den nicht direkt wieder verkauft hat oder den Vertrag einfach auflöst. Naja. Der Verein wird sich schon irgendwas dabei denken. Ja, Yunus Malí ist im Laufe der Saison übrigens mit Mohamed Zidane gleichgezogen. Und zwar sind das jetzt beides die Top-Torschützen für Mainz 05. 28 oder 29 Tore haben sie beide geschossen. Ist auf jeden Fall nice. Ja, bei Florian Niederlechner, der an den SC Freiburg ausgeliehen ist, gibt es insofern Neuigkeiten, und zwar der SC Freiburg wird mit hoher Wahrscheinlichkeit die Kaufoption ziehen. Was ich auch nachvollziehen kann, weil Niederlechner passt richtig gut zu Freiburg und da läuft's auch für ihn. Ich gönn's ihm, weil bei uns, momentan ist ja mit Cordoba, Muto und so, wir schießen nicht so viele Tore wie erhofft. Da hätte Niederlechner wahrscheinlich momentan echt eine Chance bei Mainz 05 gehabt, aber Das kann man einfach nicht wissen. Der ist ausgeliehen. Freiburg hat eine Kaufoption. Die werden ihn ziehen, weil er einfach bei denen passt. Damit ist die Sache gegessen. Aaron Seidel und Suat Serdar haben ihre Verträge beim 1.05 bis 2021 verlängert. Brosi bis 2019 und Pablo bis 2018. Da verfügt man 1.05 aber über eine Option. Und mit dieser Option können sie den Vertrag von Pablo de Blasis bis 2019 verlängern. Ja, Maxi Beißer, über den habe ich eben schon gesprochen, war letzte Saison ausgeliehen an 1860 München. Dann diese Saison, wo war er denn diese Saison ausgeliehen? Bin ich irgendwie bekloppt? Ich habe es doch eben noch gesagt. An Melbourne Victory, genau. Da hat er jetzt seinen Vertrag aufgelöst. Und mit der Begründung, dass es wichtigere Sachen gibt als den Fußball. Ich habe auch schon auf mehreren Seiten gelesen, Maxi Beister würde vor einem Karriereende stehen. Und ich muss ganz ehrlich sein, ich glaube so langsam, dass das die beste Möglichkeit ist. Die Profis von Mainz 05 haben keine Verwendung mehr für ihn. Die U23 braucht ihn auch nicht mehr. Selbst in Australien hat er nur ein Tor geschossen und kaum gespielt. Also auch die konnten nichts mit ihm anfangen. Der HSV hat nicht ohne Grund den Vertrag wohl mit ihm aufgelöst, wie man jetzt im Nachhinein merkt. Maxi, so leid es mir tut, aber ich glaube, deine Profikarriere neigt sich tatsächlich mit großen Schritten dem Ende, obwohl du erst 26 bist. Ja, das ist dann eines der momentan negativen Beispiele, wobei Ruven Schröder hat Maxi Beister gar nicht geholt, das war noch Christian Heidel. Aber Ruven Schröder hat bislang eine mega gute Arbeit bei Mainz 05 geleistet, meiner Meinung nach. Ich meine, mit den Transfers von Krikic, Öztunali, Ramaljo, Sverko, das sind so für mich so einige, die ich mal rausgepickt habe, die ich richtig gut fand. Zumal einfach gar keine Gerüchte aufgekommen sind. Man hat im Vorhinein auch bei Krikic jetzt, es wusste niemand was. Es hat nirgendwo gestanden, dass Mainz 05 an ihm dran ist. Auch bei Öztunali, Ramaljo und den ganzen. Wow. Ich meine, Christian Heidel hat das schon mega geil hinbekommen, dass man kaum mitbekommen hat, welche Spieler zu Mainz 05 kommen. Aber kurz vor Abschluss ist immer irgendwas durchgesickert. Das hat Ruven Schröder momentan noch richtig gut im Griff. Macht echt Spaß mit ihm. Ja, wenn wir schon bei den guten Transfers sind, die Ruven Schröder leistet, wir brauchen mal neue Verteidiger, finde ich, weil wir haben mit Bell und Bungert, eventuell noch Balogun für die Innenverteidigung jetzt nicht so, und Alexander Hack natürlich, jetzt nicht mehr so die Verteidiger, die momentan gut laufen bei uns. Es läuft einfach nicht für die vier. Und auch einer der Mitgründe natürlich, weshalb wir mit über 30 Gegentoren schon dastehen. Ja, also ich weiß nicht. Meiner Meinung nach brauchen wir eher neue Verteidiger als einen neuen Torwart. Wobei ich eventuell auf der Torwartposition auch mal schon so nach einer möglichen Alternative Ausschau halten würde, was einen Jonas Lössl angeht. Aber eigentlich müssen wir dem Jungen auch mal Zeit lassen, weil Loris Karius ist auch nicht direkt in der ersten Saison bei Mainz 05 durchgestartet. Aber wer weiß, meiner Meinung nach brauchen wir aber jemand anderen im Tor und in der Abwehr. Für einen Linksverteidiger haben wir natürlich einen potenziellen späteren Linksverteidiger mit Sverko. Aber das wird auch noch dauern, bis der Junge Bundesliga-tauglich ist. Ich bin mal gespannt. In der zweiten Liga durfte er schon ein paar Spielminuten sammeln. Mal sehen, wann er das erste Mal von Martin Schmidt aufgestellt wird. Ja, ganz zu Beginn der Saison sind wir natürlich in der zweiten Runde, wie soll es auch anders sein, im DFB-Pokal ausgeschieden. Die erste Runde haben wir gegen Unterhaching im Elfmeterschießen mit 4:2 gewonnen. Die zweite Runde gegen Greuther Fürth dann aber in der regulären Spielzeit mit 1:2 verloren. Ja, was gibt's anderes zu erwarten bei Mainz 05 bezüglich des DFB-Pokals? Wir sind's ja gewohnt, ne? In der Europa League, da waren wir mit Saint-Étienne, mit Kebele und mit Anderlecht in einer Gruppe. Ja, unser erstes richtiges Pflichtspiel in der Europa League gegen Saint-Étienne ging dann mit einem 1:1 zu Ende. War eigentlich ganz geil. Gegen Kebele haben wir dann unseren ersten Europa League-Sieg feiern dürfen. 3:2 haben wir gewonnen. Dann kam Anderlecht nach Hause, zu uns nach Hause, in die, wie sie in der Europa League hieß, in die Mainz Arena. Dort haben wir 1:1 gespielt, auch gut, kann man mit zufrieden sein. Allerdings das Rückspiel gegen Anderlecht auswärts. Wow. Zur Halbzeit haben wir 1-2 hinten gelegen. Das ist okay. Aber dass wir in den letzten Minuten 4 Tore kassieren und am Ende mit 1-6 nach Hause geschickt werden, das hat richtig wehgetan. Zumal wir danach gegen Saint-Étienne zu Hause 0-0 gespielt haben und gegen Cabaret auswärts mit 2-0 gewinnen konnten und wir ja bis auf den Ausrutscher in Anderlecht eigentlich gut gespielt haben, uns gut geschlagen haben in der Europa League. Allerdings hat es nicht fürs Weiterkommen gereicht. Das heißt, wir sind auf Platz 3 in der Europa League in der Vorrunde ausgeschieden. Aber hey, was soll's. Das passiert. Das ist okay. Ja, wo wir schon bei Ausscheiden sind. Unsere U23. Unsere U23. Oh je, oh je. Ich muss mir mal kurz nochmal die Tabelle von der dritten Liga aufrufen. Die habe ich nämlich natürlich nicht auf. Ich habe mir nur aufgeschrieben, dass ich über die U23 reden will. Und naja, was soll man sagen? Wir sind auf Platz 20 nach 21 Spielen und haben 14 Punkte. Ja, Platz 19 ist schon 7 Punkte vor uns. Ohne da jetzt groß was Neues zu sagen, ich glaube, wir werden diese Saison unsere U23 das letzte Mal in der dritten Liga sehen. Und am Ende der Saison wird es dann heißen, die U23 des 1. FSV Mainz 05 ist in die Regionalliga abgestiegen. Bin ich mir ganz sicher. Weil da läuft es einfach nicht. Wir haben 14 Tore geschossen, 34 Gegentore kassiert. Das ist eine Tordifferenz von minus 20. Das ist einfach zu viel. Wir könnten uns eigentlich mal die Transfers von der U23 angucken, ob da irgendwas Nennenswertes ist. Ja, wir haben Peter Sliskovic zurückgeholt. Wir haben ihn bis zum Saisonende vom Halleschen FC ausgeliehen. Ist auf jeden Fall, ist gut. Ist gut. Kann man nicht meckern. Auch Munir Buzian ist zurückgekehrt zur U23 von Mainz 05. Er hat jetzt ein Jahr bei Energie Cottbus gespielt. Benedikt Saller ist zu Jan Regensburg gewechselt, hat demnach den 1. FSV von Mainz 05 verlassen. Auch Dennis Franzin ist gegangen. Er hat aber direkt seine Karriere komplett beendet. Einfach weil er keine Zukunft mehr im Fußball sieht und sich lieber auf andere Sachen konzentrieren will. Ist auch, in dem Alter muss man erstmal so eine Entscheidung treffen. Respekt. Ja, Mainz 05, die U23 hat auch Matti Steinmann vom Chemnitzer FC geholt. Bin ich mal gespannt, was der leistet und ob er eventuell den Schritt in die Profimannschaft schaffen wird. Ich guck mal noch kurz durch, ob es da irgendwas noch gibt. Ja, Lukas Höhler ist zum SV Sandhausen gewechselt, ebenso wie Julian Derstroff. Und Tobi Schilk ist zum Halleschen FC gewechselt. Ja, so ist das halt in der U23, ne? Da spielen die Spieler dann gut und kriegen dann Angebote aus der zweiten Liga und sind weg. Was soll man machen? Bei der U23 läuft's nicht rund und bei den Profis natürlich auch nicht. Bei uns läuft's aber allerdings nicht ganz so schlimm. Wir sind wie vorhin schon mal angesprochen Platz 13 in der Bundesliga. Nach 19 Spielen haben wir 22 Punkte, eine Tordifferenz von minus 8. Wir haben 6 Siege, 4 Unentschieden und 9 Niederlagen auf dem Konto. Naja, das ist kritisch, wenn man sich anguckt, dass der HSV auf Platz 16 nur 6 Punkte weg ist von uns. Stecken wir momentan echt im Abstiegskampf. Der FC Schalke auf Platz 12 punktgleich mit uns. Darüber auf 11 Gladbach mit 23 und Hertha auf Platz 6 dann schon mit 33. Das heißt, wir sind einfach 11 Punkte weg von der Europa League. Aber ich meine, gut, wir haben andere Ansprüche, wir müssen nicht unbedingt dahin. Wenn wir aber schon bei der Europa League sind, schaut man sich mal die Tabelle momentan an. Bayern auf 1, auf der 2 Leipzig, auf der 3 Frankfurt, auf der 4 1. Borussia Dortmund, auf der 5 Hoffenheim und auf der 6 Hertha. Dann kommt Leverkusen auf der 9, Gladbach auf der 11, Schalke auf der 12 und Wolfsburg auf der 14. Das heißt, wir haben 1, 2, 3, 4 Mannschaften, die eigentlich im Europapokal spielen sollten oder zumindest um die Plätze, die einfach momentan auf Platz 9, 11, 12 und 14 sind. Das ist krass. Diese Saison ist einfach der Wahnsinn. Bayern auf 1 mit 46 Punkten und Leipzig mit 42 Punkten dahinter. Das ist ordentlich. Ja, bei Eintracht Frankfurt und bei Hoffenheim, das ist einfach krass. Die sind letzte Saison gerade noch so dem Abstieg entflohen und jetzt spielen die einfach um Europa League und um Champions League. Das ist der Wahnsinn. Das hätte echt niemand gedacht. Ja, bei uns kann man nur sagen, wir haben 6 Auswärtsniederlagen in Folge kassiert. Das ist echt heftig. Die heftigste darunter war das 0-4 gegen Hoffenheim und auch das 0-3 gegen Frankfurt. Das sind so Niederlagen, die echt wehtun. Dazwischen das 0-0 gegen Köln und das 1-1 gegen Dortmund. Das war okay. Geht aber besser. Gegen den HSV konnten wir 3-1 gewinnen. Gegen Gladbach haben wir 1-0 verloren. Und ja, es ist, die Saison ist durchwachsen, aber mit Platz 13 sind wir okay, aber nicht gut. Eigentlich würde ich mir da doch schon ein paar mehr Siege mittlerweile wünschen, aber bei uns fehlt einfach momentan das Zusammenspiel im Sturm und auch in der Abwehr. Die einen müssen mehr Tore schießen, die anderen sollten ein paar mehr verhindern. Aber ja. Da kann man wohl momentan leider nichts gegen machen. Ist einfach so. Hauptsache, drei Mannschaften werden am Ende der Saison schlechter sein als wir. Das ist ganz wichtig. Denn absteigen, da habe ich jetzt echt gar keinen Bock drauf. Oh ja, ich habe mir noch aufgeschrieben, dass der Ex-Mainzer Marc Wachs schwer verletzt wurde, dass er Opfer eines Gewaltverbrechens in Wiesbaden wurde. Als er seine Familie dort besucht hatte und bei seiner Tante im Kiosk war, welcher dann überfallen wurde und seine Tante ist bei dem Gewaltverbrechen erschossen worden, sein Onkel schwer verletzt und auch Marc Wachs ist schwer verletzt worden. Ja, dem 21-Jährigen wurde in den Hals geschossen. Aber man kann nur von Glück davon sprechen, dass die Kugel stecken geblieben ist, weil ansonsten wäre die einfach durch die Wirbelsäule gegangen und er hätte seine Karriere beenden dürfen müssen. Mittlerweile spielt Marc Wachs übrigens bei Dynamo Dresden in der zweiten Liga. Das ist auf jeden Fall Respekt. Respekt. Ja, ich bin mal gespannt, wie lange er ausfallen wird, wann er wieder zurückkommen wird. Auf jeden Fall auch jetzt nochmal von mir. Gute Besserung, Marc. Ja, auf die komische Saison bin ich schon eingegangen, dass die Eintracht auf 3 ist und Hoffenheim auf 5. Das sind so Sachen, die hätte man echt nicht gedacht. Das sind so mega die Überraschungen. Aber wir haben uns das auch, um ehrlich zu sein, immer gewünscht, dass es so eine Saison mal geben wird, wo man einfach nicht mit gerechnet hätte. Dass ausgerechnet die Eintracht auf 3 steht, ist jetzt nicht so geil, aber ich sehe lieber die Eintracht als RB Leipzig in der ersten Liga und auch in der Champions League. Von daher ist es ganz gut, dass die Eintracht da oben steht. Die Leipziger stehen natürlich noch einen Ticken weiter oben, aber die werden noch einbrechen. Da hoffe ich natürlich drauf. Ja, zum Abschluss nochmal meine Saisonprognose. Was ich so denke, wer Meister wird, wer in die Europa League kommt, Champions League, bla bla. Wer absteigt, wer aufsteigen wird in der zweiten Liga. Ja, fangen wir an mit der Meisterschaft. Die wird sich selbstverständlich meiner Meinung nach der FC Bayern holen, gefolgt von Vizemeister Borussia Dortmund. Das ist meine Meinung, weil die Dortmunder, die werden jetzt noch aufdrehen, die Leipziger werden nachlassen und dann spielt Dortmund in der Champions League, so wie Bayern München. Meiner Meinung nach wird noch in der Champions League spielen ja, Bayern, Dortmund, RB Leipzig in die Champions League Quali wird, wird Leverkusen gehen. Leverkusen, ja. Und die Eintracht und Hoffenheim, die werden den Weg nach Europa schaffen. In die Europa League Quali wird demnach der 1. FC Köln gehen. Wenn es 3 Plätze für die Europa League geben wird. Abgestiegen ist für mich bereits der SV Darmstadt 98, die haben jetzt nach 19 Spielen nur 9 Punkte, für die sehe ich leider keine Hoffnung mehr. Auch den FC Ingolstadt sehe ich, so wie es jetzt gerade ist, in der zweiten Liga und Ja, um den Relegationsplatz werden sich die beiden Nordclubs Werder Bremen und der Hamburger SV streiten. Wobei ich leider befürchte, dass Werder Bremen in die Relegation geschickt wird und der HSV den Klassenerhalt schafft. Schauen wir uns mal die zweite Liga an, die Tabelle, und gucken uns mal die Aufstiegskandidaten an. Ja, so wie es jetzt aussieht, würde ich auch sagen, bleibt es. Aber wie sieht's da aus? Stuttgart auf 1, Hannover auf 2, Braunschweig auf 3. Eventuell werden Braunschweig und Hannover noch die Plätze tauschen, denn ich denke, dass eben die Eintracht aus Braunschweig mit dem VfB Stuttgart direkt aufsteigen wird und der HSV dann in der Relegation auf Werder Bremen trifft. Ja, jetzt haben wir uns so die wichtigsten Sachen angeguckt. Was denke ich denn, wo der erste FSV Mainz 05 am Ende der Saison stehen wird? Und da denke ich mal, dass wir uns einen närrischen 11. Platz aussuchen werden und im sehr gesicherten Mittelfeld stehen werden, einen großen Abstand zur Europa League haben werden, aber auch einen Abstand zu den Abstiegsrängen haben werden am Ende der Saison. Ja, demnach bin ich tatsächlich nach einer halben Stunde durch mit meinen Themen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuhören und ich freue mich, euch das nächste Mal beim 05-Cast begrüßen zu können. Dann aber wieder gemeinsam mit Tim. In dem Sinne, macht's gut, Leute. Ciao.